es ist mein Mann, mein lieber Mann, versoffen. Ersoffen meinet sie, sonst irrt das arme Kind. Versoffene gibt es viel, versoffene gibt es viel, die nicht ertrunken sind. Versoffene gibt es viel, versoffene gibt es viel, die nicht ertrunken sind.